folgt dich gleich die arge Welt. So hast du dennoch Gott zum Freunde, dir wieder deine Feinde, dir stets den Rücken hält. Und wenn der wütende Herodes das Urteil eines schmähen Todes gleich über unsern Heiland fällt, so kommt ein Engel in der Nacht, der lässet Josef träumen, dass er dem Würger soll entfliehen und nach Ägypten ziehen. Gott hat ein Wort, das dich vertrauend macht. Er spricht, wenn Berg und Hügel niedersinken, wenn dich die Flut des Wassers will ertrinken, so will ich dich doch nicht verlassen, noch versäumen.